Kapitel 14. Die Bibel ist ein Buch des Übernatürlichen. Ich möchte dich herausfordern, etwas ganz Einfaches zu tun, fang an, die Bibel ab. Mühe aufmerksam bis zum Ende durchzulesen und reiße jede Seite raus, auf der etwas Übernatürliches berichtet wird. Du wirst merken, dass am Ende nicht viel von der Bibel übrig bleibt. Eigentlich müsstest du schon die allererste Seite der Bibel herausreißen. Gleich zu Anfang spricht die Bibel darüber, wie Gott alles übernatürlich erschaffen hat. Im Alten wie auch im Neuen Testament lesen wir auf jeder Seite Berichte über Gottes übernatürliches Handeln. Warum ist die Bibel so voll des Übernatürlichen? Ich möchte diese Frage gerne auf eine Weise beantworten, die viele Leute schockieren wird. Bitte sieh diese Antwort nicht isoliert, sondern versuche mein Herz darin zu hören. Ich möchte dir nahebringen, dass Gott überhaupt keine Wunder tut. Meistens reagieren Christen ablehnend auf diese Aussage, bis sie meine Erklärung dazu hören. Gott ist ein übernatürliches Wesen. Wenn ein übernatürliches Wesen etwas Übernatürliches tut, ist das dann übernatürlich? Die Antwort auf diese Frage lautet, nein. Weil Gott übernatürlich ist, handelt er einfach nur seiner Natur gemäß, wenn er etwas Übernatürliches tut. So ist es nur aus unserer Sicht heraus übernatürlich. Von Gottes Seite her tut er nichts Übernatürliches. Alles, was er tut, ist natürlich für ihn. Er handelt einfach nur in Übereinstimmung mit seiner Natur. Wenn ein Hund bellt, ist das ganz natürlich. Wenn er auf allen vier Beinen läuft, ist das natürlich. Wenn ich auf zwei Beinen laufe, ist das für mich natürlich. Denn wir tun all diese Dinge gemäß unserer Natur. Eins der größten Probleme besteht darin, dass unser Denken so vom Natürlichen geprägt ist. Deshalb glauben wir, dass Gott auch natürlich ist. Gott ist ein übernatürliches Wesen. Und wenn ein übernatürliches Wesen übernatürlich handelt, ist das in seinen Augen kein Wunder. Nur in unseren Augen ist es ein Wunder. Als ich diese Wahrheit verstanden hatte, entschied ich mich, alle Begrenzungen aus meinem Leben zu entfernen. Denn mein Gott ist ein übernatürlicher Gott und das beinhaltet übernatürliche Versorgung. Glaubst du wirklich an übernatürliche Versorgung? In den 35 Jahren meines Dienstes habe ich viele Menschen getroffen, die mir erzählten, dass sie an übernatürliche Versorgung glaubten. Aber in Wirklichkeit taten sie es nicht. Ich möchte dir eine einfache Frage stellen. Was würde geschehen, wenn es morgen zu einer totalen Geldentwertung käme und Geld überhaupt nichts mehr wert wäre? Würdest du in Panik geraten? Würdest du versuchen, irgendwoher etwas Geld aufzutreiben? Oder würdest du in Gottes sicherer Verheißung ruhen, dass er seine Kinder immer versorgt? Ich glaube, dass schon allein diese Testfrage ans Licht bringt, was du wirklich glaubst. In der Gemeinde, in der ich in Österreich aufgewachsen bin, gab es einen älteren Herrn, den ich sehr mochte. Ich hörte ihm stundenlang zu, wenn er Geschichten erzählte, und hatte immer viele Fragen. Hier ist eine seiner Geschichten: Er war ein hart arbeitender Mann mit einer gut bezahlten Arbeit. Und er hatte einen Traum. Er wollte hart arbeiten und ein einfaches Leben führen, um all sein Geld anzusparen, das Mädchen, das er liebte, zu heiraten und schuldenfrei ein einfaches kleines Haus zu bauen. Er hatte sich schon mit seiner Freundin verlobt. Als er das Geld für den Bau des Hauses fast zusammen hatte, brach der Zweite Weltkrieg aus und er musste als Soldat in der österreichischen Armee kämpfen. Im Krieg wurde er von den Russen gefangen genommen und in ein russisches Konzentrationslager gesteckt. Dort war er viele Jahre eingesperrt, sogar über das Kriegsende hinaus. Er erzählte mir diese Geschichte viele Male mit tränenerfüllten Augen. Er erzählte mir, dass er, als er endlich aus der russischen Gefangenschaft zurückkehrte, einfach nur all das angesparte Geld, das vor seinem Weggang ausgereicht hätte, sein Traumhaus zu bauen, nehmen und anfangen wollte, jetzt das Haus zu bauen. Aber wegen des Zweiten Weltkriegs und der vielen Jahre, die bis zu seiner Entlassung vergangen waren, war das Geld stark entwertet. Von dem ganzen über viele Jahre angespartem Geld konnte er sich jetzt nur gerade noch eine Mahlzeit für sich und seine Familie kaufen. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Einfach nur, um dir zu sagen, dass dir Geld keine Sicherheit bietet, weder dein laufendes Einkommen, noch deine Ersparnisse. Die einzige Sicherheit finden wir im Glauben an die übernatürliche Versorgung Gottes. Gott ist nicht abhängig von wirtschaftlichen Verhältnissen. Als ich klein war, sah ich mit eigenen Augen, wie Gott in einer sehr schwierigen, unvorhergesehenen Situation, nachdem mein Vater ein einfaches Gebet des Glaubens gesprochen hatte, auf unserem Tisch zu Hause das Essen vermehrte. Wir hatten einen kleinen Hackbraten, der gerade mal so ausgereicht hätte, um meine Eltern und 8 Kinder satt zu bekommen. An diesem Tag brachte mein Vater 7 weitere hungrige Leute zu uns zum Mittagessen mit nach Hause. Dies nun war alles an Essbarem, was wir noch im Haus hatten. Nach dem Gebet begann mein Vater, das Fleisch zu schneiden und jedem eine großzügige Portion zu geben. Er schnitt immer mehr Fleisch ab, aber das Fleischstück wurde nicht kleiner. Am Ende hatten wir alle gegessen und noch Fleisch übrig. Wir bekamen sogar alle noch einen Nachschlag, und dann war immer noch Fleisch da.